Welche Wirkung haben die Klänge, Klangschalen und Gongs auf dich? Wie fühlst du dich nach einer Klangreise? Ja, also auf mich ist die Wirkung der Klangreise und der Klänge immer wieder eine Faszination. Ich fühle mich sehr energiegeladen danach. Und je nachdem, was gespielt wird, einmal nur der Gong oder auch die Klangschalen, es ist halt mit einer ganz unterschiedlichen Intensität. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu versuchen, weil ich mir am Anfang da auch nichts drunter vorstellen kann. Und jetzt fehlt es mir, wenn es halt mal nicht mehr ist. Dankeschön.